D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Ihr hört eine Stunde Netz basteln am Mittwochabend. Mein Name ist Moritz Metz und heute läuft ja immer noch die Fußball-Weltmeisterschaft und überall auf der Straße laufen die Fernseher, Public Viewing überall und auch zu Hause gucken das bis zu 30 Millionen Menschen. Dann dachte ich, wir basteln mal was Praktisches und auch ein bisschen was Gemeines, und zwar eine Fernbedienung wollen wir heute löten, mit der man jeden Fernseher einfach so ausschalten kann. Und nicht nur das, sondern wir wollen die auch noch schön verstecken. Wir, das sind heute Georg Werner und ich, mein Freund Georg Werner, der ist eigentlich Klangkünstler, Medienkünstler, würde ich sagen, und Elektrobastler. Ich kenne keinen, der so viele Elektrosachen basteln kann. Hallo Georg. Hallo. Ich bin nämlich hier heute bei Georg zu Gast in seinem Atelier. Das ist ein großer Raum, eine Werkstatt, eine wunderbare Bastlerbude, wo Regale bis zur Decke sich stapeln mit verschiedenen alten Geräten, mit verschiedenen Sachen. Da ist ein großer Lautsprecher. Was hast du da oben stehen, Georg? Das sind noch alte Schallplattenspieler. Einer ist noch von meinem Papa. Und lauter Geräte, die ich bekomme und versuche, in irgendwelche Projekte dann wieder zu integrieren. Das ist genau das Richtige für unsere Sendung. Da vorne steht auch noch eine Nähmaschine. Keine Ahnung, was die macht. Kannst du uns vielleicht später erzählen? Ein Foto davon mache ich jetzt gleich mal und stelle es auf deradiowissen.de. Ihr müsst euch durchklicken zu eine Stunde Netz. Und da ist dann die eine Stunde Netzbastel-Fotostrecke. Bei Twitter findet ihr uns auch. Netzbasteln ist da unser Benutzername. Wir freuen uns über Fragen, Feedback und dort eben auch der Link auf die vielen Fotos, die wir heute auch machen wollen. Wir hören uns gleich wieder nach Happy People von Robots Don't Sleep. Hello, today this episode is about the TV Begone Kit from Adafruit. TV Begone Kit V1.0. Eine Stunde Netzbasteln ist das hier und nicht das YouTube-Video, was wir hier im Hintergrund gerade noch angucken. Da baut ein Junge aus einem Bausatz, der in einer Plastiktüte verpackt ist, eine universelle Fernbedienung zusammen, mit der man jeden x-beliebigen Fernseher in Sekundenschnelle ausschalten kann. Der Junge hat diesen Bausatz bei einer Firma bestellt. Wir wollen das heute auch machen bei einer Stunde Netzbasteln, aber mit eigenen Teilen, die wir hier so zusammengesammelt haben, hier im Atelier und in der Werkstatt von meinem Freund Georg Werner. Der ist Medienkünstler und begnadeter Elektro-Frickler und Bastler. Und diese TV Begone, also es gibt ziemlich viele von diesen Anleitungen im Netz, oder Georg? Ja. Also es gibt inzwischen halt sozusagen diese originale TV Begone als Produkt von dem Mitch Altman, der so das entwickelt hat. Aktivist aus Kalifornien. Und der hat aber eben die Pläne, um das Ding zu bauen, eben ins Netz gestellt. Und damit können wir das jetzt auch einfach nachbauen. Und die Programmierung ist auch, dieser ganze Programmcode ist auch öffentlich. Und das ist eben dieser Open-Source-Gedanke. Das heißt, jeder kann so einen Bauplan dann einfach nachbauen und auch einen Fernseher ausschalten. Eine so eine TV Begone, eine originale von Mitch Altman persönlich gekauft, habe ich hier sogar dabei. Das ist so ein Kästchen und das sieht aus wie ein iPod, also wie so ein MP3-Player aus der Zeit, als es noch keine iPhones gab. Und oben hat der aber anstatt dem Kopfhörerausgang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuchtdioden für Infrarot, und mit denen, da drückt man dann drauf und dann blinkt das Ding ein bisschen und dann schaltet es fast jeden Fernseher aus. Ist sehr lustig. Wir wollen es heute, wie gesagt, aus eigenen Teilen machen. Was haben wir denn jetzt alles hier für Teile? Also wir brauchen als erstes sozusagen diesen Prozessor, der das Ganze steuert. Dafür haben wir einen Arduino da. Man kann also sagen, dieser Arduino, das ist so ein Minicomputer, der ist so groß wie eine Kreditkarte, könnte man sagen. Ja, der so Arduino, ungefähr, genau. Ein Taschencomputer, mit dem man so Medienkunstsachen eben sehr gut machen kann, weil man viele verschiedene Eingänge hat für Lampen, Sensoren und alle möglichen Gerätschaften, die man anschließen kann, und wieder Ausgänge. Und man kann das sehr leicht programmieren mit dem Computer und dann läuft das Ding einfach so weiter. Das kostet, wie viel kostet so ein Arduino mittlerweile? Noch 20 Euro? Oder so? 25 Euro, genau. Ja. Der Arduino selber ist sozusagen auch aus einer Medienkunsthochschule in Italien sozusagen hervorgegangen, und da ging es halt darum, dass die Studenten halt leicht damit umgehen können und das halt direkt benutzen können. Und wir haben jetzt aus dem Internet sozusagen einfach den Code, den wir jetzt brauchen, um diesen Prozessor so zu programmieren, dass er dann die ganzen Codes, diese kleinen Fernseh-Ausschaltcodes, die dann über Infrarot rausgeschickt werden, dass er die dann abschickt. Das sind einfach so Sequenzen von Licht sozusagen, wird einfach immer nur an- und ausgeschaltet. Da kommen wir später gleich nochmal ausführlicher dazu, wie die funktionieren. Das haben wir also, wir haben diesen Arduino, da sind schon ein paar Kabel angeschlossen und an diese Kabel wiederum ein paar so elektrische Bauteile, wie man sie halt immer kennt, wenn man irgendeinen Fernseher aufschraubt oder einen Kassettenrekorder, wo aber wahrscheinlich viele Leute gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Also die einen, das sind so an einem Draht so ein bisschen Verdickungen mit verschiedenfarbigen Ringen, so würde ich das mal beschreiben. Fotos davon, wie gesagt, auf deradiowissen.de und bei eine Stunde Netzbasteln bei Twitter, also Netzbasteln. Ich mache jetzt gleich mal so ein Foto von diesem Widerstand. Das ist ein Widerstand, oder? Ja, sehr gut. Danke. Ja, das, du hast jetzt sozusagen meinen Prototyp entdeckt, den ich schon mal gebaut habe, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert, was wir hier vorhaben. Und da sind jetzt sozusagen auch diese gleichen Leuchtdioden drin, wie in deiner TV Began. Und da ist ein Taster drin, man muss das ja auch anschalten. Und ein kleiner Knopf, den man drücken kann eben. Genau. Und da sind solche weißen Infrarot-Leuchtdioden. Das sind diese kleinen Lampen, die mittlerweile in fast allen Geräten drinstecken. Und die können nicht nur leuchten, sondern die gibt es auch als Infrarot. Das sind dann eben diese Frequenzen, die wir gar nicht mehr sehen können. Genau, das ist Licht und wir reden jetzt hier von Blinken, aber eigentlich sehen wir nichts, wenn die angehen. Genau. Mhm. Eigentlich ist es auch so die Wärmestrahlung, die zum Beispiel von der Sonne auch zu uns runterkommt. Okay, Infrarot. Dann sind da noch ein paar Kabel zusammengesteckt. Und dann ist da noch so ein schwarzes Kästchen. Das ist kein Kondensator, sondern das ist einfach so eine Diode. Was macht denn so ein Ding? Das ist ein Transistor. Erkennt man daran, dass es drei Beinchen hat. Okay. Und das ist im Endeffekt einfach nur ein elektronischer Schalter. Das heißt, wenn man an dem einen Bein eine Spannung anlegt, dann kann über die anderen Beine sozusagen der Strom durchfließen. Wenn da keine Spannung anliegt an dem dritten Bein, dann sperrt der, sagt man. Das heißt, dann fließt da kein Strom durch und die Leuchtdioden sind aus. Das ist also der Prototyp für diese TV Began. Da sind dann noch Batterien von unten angeschlossen, drei Stück. Und dieser Arduino, ein Foto davon gibt es wie gesagt im Netz auf dieRadiowissen.de. Dazu haben wir dann noch ein paar Werkzeugsachen rumliegen. Du hast einen Lötkolben, das ist ein richtig altes Modell und auch schon ein bisschen verschmort, aber... Ja, der hat schon einige Jahre auf dem Buckel, hat aber den riesen Vorteil, dass er ein normaler Handlötkolben ist und man trotzdem die Temperatur vorwählen kann. Was ein großer Vorteil ist, wenn man länger lötet, weil bei einem normalen Lötkolben, der wird einfach immer heißer und dann irgendwann macht es keinen Spaß mehr zu löten. Weil einfach dieses, also da ist in dem Lötzinn Flussmittel drin, was dafür sorgt, dass die Lötstellen schön werden und das würde sonst, wenn der Lötkolben zu heiß wird, einfach verbrennen. Okay. Dann noch ein paar Drähte, Kabel und ein kleiner Lautsprecher. Was wir damit machen, das hören wir gleich nach den Cooks Around Town. Eine Stunde Netzbasteln hört ihr und wir wollen heute eine Fernbedienung löten, die jeden Fernseher ausschalten kann. Bis gleich. Wir machen das jetzt ein bisschen permanenter sozusagen, also ein bisschen haltbarer, dass wir, wenn wir auf die Straße gehen, dass uns nicht die Kabel da rausrutschen und dann ja der ganze Spaß schon wieder vorbei ist. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln und das ist Georg Werner, der baut gerade mit mir, Moritz Metz, eine Fernbedienung zusammen, mit der man jeden x-beliebigen Fernseher, der zum Beispiel Fußball zeigt, ausschalten kann. Wir wollen das reinbauen, diese Fernbedienung in eine weiße 1-Euro-Cappy, die ich hier beim Billigsupermarkt gekauft habe. Aber erstmal ist die Elektronik dran und Georg ist Elektroexperte und baut das gerade so zusammen. Du hast jetzt hier so Füßchen in den Arduino-Chip reingesteckt und dann abgebrochen, um genügend Stecker dran zu haben. Genau, das ist sozusagen einfach jetzt die Verbindung, mit der wir die Platine, die wir jetzt löten, auf den Arduino dann befestigen können, draufstecken können. Und dafür hat der Arduino hier so einen Buchsenleisten, heißen die. Mhm. Und wir haben jetzt hier sogenannte Stiftleisten, die wir dann reinstecken können. Okay, das sind so Steckerfüßchen, die man da in diesen Arduino einbaut, draufsteckt und dann hat man quasi eine zweite Etage, wenn man eben so möchte. Genau, das nennt man beim Arduino immer so Shields, also das ist halt so ein Begriff, den die sich ausgedacht haben. Und wir bauen jetzt unser eigenes Shield, indem wir ein Stück Lochrasterplatine nehmen. Das ist einfach ein Stück, braunes Plastik, ne? Ja, das nennt sich, glaube ich, Hartpapier oder sowas. Irgendeine Art Plastik mit ganz vielen Löchern. Und um die Löcher rundherum ist dann halt jeweils immer noch so ein kleiner Kupferring, an dem man dann Sachen anlöten kann. Das steckst du jetzt da drauf und brichst es dann auch eben in die richtige Richtung. Bei dem Arduino sind jetzt diese Buchsenleisten so ein bisschen sortiert nach den verschiedenen Funktionen. Auf der einen Seite sind die ganzen digitalen Eingänge. Digital heißt einfach nur, dass die sozusagen erkennen können, ist Spannung da oder ist Spannung nicht da. Wir sprechen jetzt hier zwischen. Also einfach nur an oder aus. Die können nur an und aus, deswegen heißt es digital. Und auf der anderen Seite gibt es einen Bereich, da ist die Stromversorgung und einen Bereich, da sind die analogen Eingänge. Und die sind dafür da, dass man halt Spannung messen kann. Also man kann Spannungen, die dann eben auch zwischen 0 und 5 Volt sich bewegen, kann man dann messen in 1024 Schritten und dann kann man damit eben Sachen auswerten, Sensoren anschließen. Wie feucht ist meine Zimmerpflanze, wie viel Grad hat es gerade draußen und solche Angelegenheiten, zum Beispiel, wie fest ist ein Knopf gedrückt. Genau. Ja, okay. Also solche Sachen kann der dann auswerten und dann verarbeiten, wie ein kleiner Computer, und dann eben wieder darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen und die dann wieder andere Geräte steuern. Zum Beispiel die Pumpe anwerfen, die dann die Pflanze bewässert, wenn Zum Beispiel, wenn man dann, wenn man gerade eine Woche weg ist oder so. Also, das kann also ein Arduino und jetzt willst du dieses Shield draufstecken? Also man muss sich überlegen, Platine? Da ist jetzt so ein kleiner Prozessor drauf, der kann im Endeffekt mehr als die Mondlandefähre. Also der ist sozusagen ein kleiner Rechner und auf den stecke ich jetzt sozusagen meine Platine drauf. Muss jetzt mal gucken, wie lang das sein soll. Genau, so. Dann schneide ich den Rest einfach ab. Mit einer speziellen Zange. Klappe. Zack. So, und jetzt müssen wir die vergoldeten Kontakte von der Stiftleiste mit der Lochrasterplatine verbinden. Dann nehme ich jetzt den Lötkolben. Und jetzt wird losgelötet. Jetzt wird losgelötet. Jetzt sieht man's. Ich habe ja, wenn ich immer gelötet habe, das immer ziemlich gepfuscht. Also ich habe aber auch das Gefühl, dass ich nicht mit der richtigen Temperatur gearbeitet habe und es gab oft eine Sauerei. Du hältst in einer Hand das Lötzinn, also so eine Rolle mit so silbernem Draht, der dann schmelzen soll. Und in der anderen Hand? In der anderen Hand habe ich den Lötkolben. Ich habe meine Hand jetzt schon an dem Lötdampfabsauggerät. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, wie das hier, ob das hörbar ist, dann was. Ja, ich höre dich. Können wir das so nebenbei laufen lassen? Weil Lötdampf ist giftig. Lötdampf ist giftig, wenn man das, also ist prinzipiell giftig. Man kann das bestimmt auch eine Weile aushalten, aber muss man ja nicht. Oder ich glaube, für die paar Lötstellen machen wir jetzt doch nochmal aus, weil das nervt von der Lautstärke doch ein bisschen. Jetzt löten ist ja im Endeffekt so, dass man mit dem Lötkolben eine Legierung erhitzt, die sozusagen dann um die anderen Sachen drum rumschmilzt. Und damit es gut rumschmelzen kann, muss man mit dem Lötkolben das erstmal auf die Temperatur bringen, alles, wo das Lötzinn gut schmilzt. Also musst du immer den Fuß, das Drähtchen sozusagen erhitzen und dann machst du erst das Lötzinn ran. Genau, also ich. Man erhitzt nicht das Lötzinn und tropft das da irgendwie drauf, sondern du musst das Metallstück erhitzen und dann. Genau, weil sonst hast du das Problem, dass das Lötzinn halt nicht die sich wirklich verbindet mit dem anderen, sondern nur draufklebt und dann fällt es irgendwann wieder ab. Am einfachsten, also am besten ist es, wenn man ein bisschen Lötzinn auf die Lötspitze schon draufsetzt, dann geht die Temperaturübertragung besser. So. Und jetzt, wenn man sich verlötet hat? Wenn man sich verlötet hat, was halt manchmal vorkommt, dass man zwei Sachen zusammenlötet, die ja nicht hingehören oder die nicht verbunden sein sollen, dann kann man halt einfach die Lötstelle heiß machen und entweder einfach abklopfen, wenn es heiß ist, dann fällt es halt runter und dann lötet man es nochmal. Oder was auch gut geht, ist, wenn man nochmal ein bisschen frisches Lötzinn nimmt und damit eben auch dieses Flussmittel wieder dran hat, dann zieht die Oberflächenspannung die Lötpunkte dann wieder zusammen, wenn man das nochmal drüber zieht den Lötkolben. Das muss man, glaube ich, einfach mal gemacht haben. Aber dafür gibt es ja dann wieder ganz viele Kurse, wo man hingehen kann. Lötkurse gibt es natürlich auch im Netz und du gibst auch manchmal Lötkurse. Jetzt lasse ich dich mal das fertig löten, weil es sind ja schon hier so 20, 30 Füßchen, die jetzt da festgelötet werden müssen. Wobei wir im Endeffekt brauchen wir hier, das ist das Schöne, diese Fernbedienung braucht im Endeffekt nur vier Beinchen. Also vier von diesen Pinnen. Und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder fertig, weil wir brauchen nur die Stromversorgung. Und dann brauchen wir noch den Tasteingang und den Leuchtdiodenausgang. Viel mehr braucht man nicht. Und den Arduino programmiert man dann irgendwie anders. Wie das geht, hören wir aber gleich. Und wir löten so lange noch ein bisschen weiter. So, mal gucken. Das ist das Geräusch von Löten und von sich öffnenden Batteriepackungen. Löten hat auch was Meditatives, oder? Ja, also spätestens dann, wenn man Sachen sehr oft wiederholen muss, weil man ganz viele Sachen von einer bestimmten Sache braucht, dann ist es, dann wird es meditativ. Ansonsten ist es eher eine kleine Herausforderung, immer wieder sich so Gedanken zu machen, wie baut man Sachen auf. Es ist die kleine Herausforderung bei einer Stunde Netzbasteln, das ihr gerade bei die Radio Wissen hört am Mittwochabend, die lautet, eine Fernbedienung löten, die jeden x-beliebigen Fernseher einfach so ausschalten kann. Da sind wir gerade dran. Georg Werner, der lötet gerade die Platine zusammen, die das dann können soll. Ich sehe jetzt hier schon ein paar verschiedene Bauteile. Also auch wieder so ein Widerstand und einen von den Transistoren, die du daran gelötet hast, aufgesteckt hast. Genau. Das ist schon fertig alles, oder? Das ist ein Transistor jetzt hier drauf. Ja. Der ist jetzt verbunden sozusagen über den Widerstand mit dem Ausgang von dem Arduino, der dann die Leuchtdioden schaltet. Und jetzt musst du noch einen Schalter auflöten oder was? Wozu ist der da? Zum Anschalten sozusagen der Fernbedienung. Den können wir dann noch an ein längeres Kabel dran löten, dass man sozusagen so, auf jeden Fall. Also Schalter anlöten. Schalter anlöten. Und das ist meine Kamera, die gerade ausfährt und mit der ich jetzt nochmal diese Platine fotografiere, die Georg schon zusammengesteckt und gelötet hat. Was ist der nächste Schritt jetzt? jetzt müssen wir unseren kleinen Scheinwerfer auspacken. Infrarotscheinwerfer, genau, weil wir wollen natürlich ganz, ganz viel Licht machen, deswegen haben wir uns jetzt so einen Bausatz gekauft, der nennt sich Infrared Spotlight. Das ist hier so eine Blisterpackung, so eine Plastikpackung mit auch so einer Platine drin und ganz vielen solchen Infrarotleuchtdioden. Ich reiß die Packung mal auf. Ja. Ich hasse ja solche Blisterpackungen eigentlich. Ja, die geht noch, die ist ja zum Glück nur mit Klemmen zusammengeklammert. Genau. Ich habe aber gehört, man kann die sehr gut mit einem Dosenöffner aufmachen. Ah ja. Das ist so ein Lifehack, wie wir den mal auch schon mal, haben wir auch schon mal eine Sendung dazu gemacht. Jetzt sind hier in dieser Packung auch wieder, ist so eine Platine eben, ein paar Widerstände und ein paar Leuchtdioden. Warum sind da Widerstände? Leuchtdioden brauchen immer einen Vorwiderstand, weil die sozusagen ab einer bestimmten Spannung einfach Light, also sozusagen Strom durchlassen und dann aber auch nicht darauf achten, wie viel Strom dadurch fließt. Also bei einer normalen Glühlampe ist es ja so, dass die durch ihren eigenen Innenwiderstand den Strom begrenzt. Aber hast du diese Leuchtdioden ausgeschüttet? Genau. Und die würden sonst kaputt gehen, wenn sie so den Widerstand nicht hätten. Genau, da muss sozusagen der Strom begrenzt werden. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Das sind auf jeden Fall sowas also wie sollten um die 20, 32 sein. 32. Ja. Damit kann man dann schon echt ganz gut was ausschalten. Ja. Die also müssen wir jetzt auch zusammenlöten. Das ist auch eher wieder Akkordarbeit, die wir da leisten müssen. Ja. Ich würde sagen, das machen wir, während die nächste Musik läuft, die FKA Twigs mit 2 Weeks bei Die Reide Wissen, eine Stunde Netz basteln. Bis gleich. Eine Stunde Netz basteln bei Die Radio Wissen am Mittwochabend. Die FKA Twigs waren das mit 2 Weeks im Radio Edit und wir sitzen ja auch schon seit fast 2 Wochen, naja nicht ganz, an unserem Projekt, nämlich einer Fernbedienung, die einen jeden Fernseher ausschalten kann. Georg Werner hat das gelötet, der ist eigentlich Klangkünstler und eben auch Elektrofrickler. Und was wir jetzt gelötet haben, besteht aus mehreren Teilen. Das ist einmal eine Platine, auf der dieser Infrarotscheinwerfer installiert ist. Das sind 32? Ja, das sind 32 Infrarot-Leuchtdioden. Die sehen so weiß aus, so diese kleinen weißen Leuchtdioden-Lämpchen. Durchsichtig. Durchsichtig, stimmt. So. Ja, genau. Und das Licht von denen wird man dann auch nicht richtig sehen, aber dazu kommen wir gleich. Verbunden mit einem rot-schwarzen Kabel, schwarz ist immer Minus, rot ist Plus, stimmt's? Mhm, genau. Mit dem Arduino, das ist eben dieser kleine Computer, der unabhängig von einem richtigen Computer dann eben so kleine Befehle ausgeben kann, wie das Steuern einer Fernbedienung, über den haben wir vorhin schon geredet, und auf dem sitzt dieses Arduino Shield, das hast du gelötet, das ist wie so 2 Briefmarken groß, ein das braunes ist eine, genau, Stück. Eine Lochrasterplatine nennt man das, das sind einfach so kleine Lötaugen, also kleine Löcher mit Kupfer drum und da sind jetzt einfach die Bauteile drauf gelötet. Im Endeffekt ist da jetzt fast nichts drauf, also da ist halt ein Taster drauf, der einfach dem Arduino sagt, jetzt fang an mit Codes senden. Ein kleiner Knopf. Ein kleiner Knopf, genau. Den kann man so genau, dann, gleich drücken. Dann knackt der so ein bisschen. Und dann ist an dem anderen Arduino-Ausgang ein Widerstand angelötet, der zu einem Transistor führt. Und der Widerstand ist nur dafür da, dass der Transistor nicht zu viel Strom abbekommt. Und der Transistor, der ist wiederum wie so ein Schalter, der dafür sorgt, dass... Das ist halt einfach ein Schalter, der, wenn an dem einen Beinchen Strom ankommt, dann schaltet der Strom von dem anderen Beinchen zum übernächsten Beinchen. Der hat 3 Beinchen und der kann da so durchschalten. Und das ist nicht viel mehr, dann ist noch eine 9-Volt-Batterie angeschlossen. Aber erstmal muss man diesen Arduino, bevor wir das Ganze jetzt auch zum Laufen kriegen, muss man ihn ja noch programmieren, genau, dass der weiß, was er da macht. Und dazu hast du deinen Laptop mitgebracht und da ist Programmcode drauf, den hast du im Netz gefunden. Genau. Der genau das macht eben schon. Man müsste das ansonsten aufwendig selber programmieren, aber dieser Programmcode, hast du ja vorhin schon gesagt, ist Open Source und den kann man einfach so aus dem Netz runterladen. Den Link dazu gibt es auf dieradiowissen.de bei eine Stunde Netz basteln. Genau. Und den sehen wir jetzt hier, es sieht ziemlich kompliziert aus im Vergleich zu dem, was wir mal bei Netz basteln gemacht haben mit so sehr, sehr einfachen Programmierkommandos. Das steige ich jetzt echt nicht durch. Ja, das ist halt im Endeffekt jetzt einfach der Code, der sozusagen einfach dem Schalter sagt, wie in welchem Rhythmus er an und ausgehen soll. Und okay, ich lese mal eine Zeile vor. Ja. Delay 10 US und mit Unterstrichen getrennt, Klammer auf, on time, Klammer zu, Semikolon. TCC R2A ist gleich 0, TCC R2B ist gleich 0. Digital write IR LED, low. Das sind genau, also im Endeffekt war das jetzt sagen, das erste ist einfach so eine kleine Verzögerung. Der Rest ist dann einfach eine Konfiguration von dem Arduino. Das bestimmte Register nennt man das, müssen dann halt einfach so eingestellt sein, dass da nichts sagen, sich behindert gegenseitig. Und ja. Aber das ist nichts, wovor man Angst haben muss, weil es gibt da, habe ich gesehen, auch ziemlich viele einfache Lernbeispiele, wie man sich in sowas reinfuchsen kann. Ne? Ja, das ist total toll bei diesem Arduino-Programm, dass man einfach wirklich direkt hier schon ganz viele Beispiele thematisiert. automatisch sortiert mit integriert hat, die man einfach sich aufrufen kann. Ich kann jetzt, was weiß ich. Dass irgendeine Lampe auf dem Arduino Blink draufladen. Genau, das eine Beispiel ist einfach Blink und das macht halt nichts anderes als so eine LED, die da mit drauf ist, auf dem Arduino-Board an- und auszuschalten, einmal pro Sekunde. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen ja was bisschen Ausführlicheres. Wir wollen ja die Infrarot-Leuchtdioden so an- und ausschalten, dass sie einen Fernseher ausschalten können, weil Fernseher werden bedient durch solche Kommandos, so Folgen von so einer Art Morse-Signale in Infrarot. Das ist Licht, eine ganz gute Beschreibung, genau. So, jetzt musst du diesen Programmcode, den du aus dem Netz geladen hast, auf diesen Mini-Computer-Arduino drauf zischen. Dafür habe ich den Arduino jetzt mit dem USB-Kabel an den Laptop verbunden und in dem Arduino-Programm gibt es dann einfach eine Taste, die nennt sich Upload. Klicke ich drauf. Dann fängt der Arduino an, ganz wild zu blinken und nach einer kurzen Weile, wenn er aufgehört hat zu blinken, hat er ein bisschen Upload rot geleuchtet an verschiedenen Lampen und jetzt blinkt er noch ein bisschen mehr, jetzt hat er ganz aufgehört. Und jetzt steht, dass der Upload funktioniert hat? Genau, Upload abgeschlossen. Fertig. Wenn da nichts Rotes steht, ist alles gut. Okay, und jetzt können wir das Ganze testen, ob es funktioniert. Jetzt können wir das Ganze testen, jetzt müssen wir, weil wir das ja so gebaut haben, dass wir das Ganze mitnehmen können, müssen wir die Batterie anschließen. Eine 9-Volt-Batterie ist da dran gehängt. So, da können wir jetzt den USB-Strom abziehen. Ja, und jetzt mache ich mal ein Foto von dieser ganzen Konstruktion. Noch ist er nicht in eine Mütze eingebaut. Das machen wir später. So. Genau, und jetzt müssen wir einfach mal zum Testen die Taste drücken. Und jetzt blinkt die rote Lampe vom Arduino. Die eine rote Lampe blinkt schon mal, das heißt, das Programm läuft. Jetzt wissen wir nur nicht, ob aus den Infrarotleuchtdioden noch was rauskommt. Weil ja, das ist ja das Licht sehen wir nicht. Aber da gibt es den Trick mit der Kamera. Ich kann hier die Kamera, mit der ich die Sendung dokumentiere, ich kann die nämlich draufhalten auf diese Infrarotleuchtdioden und plötzlich blinkt da so ein eigentümliches rosafarbenes Licht. Aber nur in die Kamera rein, sehen tue ich es nicht. Weil diese Kamera halt eben auch dieses Infrarotlicht. Die ist auch empfindlich für Infrarotlicht, okay. Genau, was unsere Augen eben nicht sind. Ja. Das ist ja toll. Genau. Okay. So. Und du hast noch eine andere Variante. Du hast schon so einen Lautsprecher bereitgelegt, so einen kleinen. Sieht aus wie eine Ohrmuschel von einem Kopfhörer. Der hilft ganz, ganz oft einfach mal zum Testen, was gerade so passiert an den einzelnen Pins, also sozusagen an den Ausgängen von dem Arduino. Ich halte den jetzt dran. Das sind die besten Momente, wenn es plötzlich klingt bei einer Bastel-Radiosendung. Das sind jetzt die elektrischen Signale, die auf die Leuchtdioden eigentlich gehen, aber dann als Geräusch. Genau, das ist sozusagen, man hört jetzt einfach diese Frequenzen, wie das an- und ausgeschaltet wird. Es hat sogar was Musikalisches. Ja, du bist der Klangkünstler, da könnte das schon fast so ein Robotergeräusch sein oder so. Ja, also es gibt ganze Musikzweige, die so aus solchen Sounds bestehen, diese Chiptunes-Leute, die arbeiten mit solchen auch Sounds. Nur so Kram. Ja. So, wir wollen als nächstes das jetzt alles noch in eine Mütze einbauen. Mal gucken, ob vorne oder hinten rein, je nachdem, wie sich das da so einfügt. Und dann gehen wir raus, weil gleich wird wieder ein Fußballspiel angepfiffen. Die USA spielen heute an diesem Dienstagabend, an dem wir die Sendung aufzeichnen. Mal gucken, ob hier in Neukölln irgendwo eine Bar dann auch noch draußen Public Viewing macht und ob wir das dann ausgeschaltet kriegen. Ich nehme das mal an, ja. Das wird lustig. Bleiben Sie getuned bei einer Stunde Netzbasteln auf die Radio Wissen. Phoenix trying to be cool. Und danach gehen wir mal raus und versuchen, Fernseher auszuschalten. Eine Stunde Netzbasteln jetzt von der Straße, der Friedelstraße in Berlin-Neukölln. Und hier in meinem Stammspäti, da läuft gerade Fußball Belgien gegen USA. Das ist nicht der einzige Laden, aber es ist der erste, in dem wir, Georg, ausprobieren wollen, ob unsere gelötete Konstruktion funktioniert. Ich bin echt schon fast ein bisschen aufgeregt. Es gucken zwar nur so drei Leute zu. Und wir haben eben jetzt diese Cappy so versehen, dass sie nach hinten strahlt. Also in dieser roten Cappy, die ich auf meinem Kopf habe, ist eine Batterie drin, ist ein Arduino drin, alle Menge Kabel und ein kleiner Schalter, der nach unten geht und der dann, wenn man ihn gleich drückt, dann auslöst, dass die Infrarotleuchtdioden nach hinten losballern, alle möglichen Ausschaltsignale für Fernseher. Georg, willst du drücken? Ich drück mal. Und dann mal gucken. Fußball läuft noch. So, ich muss es zielen mit meinem Hinterkopf. Genau, wir stehen in so einer Formation, als würde nichts passieren. Oh, jetzt ist es ganz schön. Oh, der Fernseher ist aus. Ja, hier ist ja nichts, da gehen wir weiter. Tor aus der Distanz ist ihm schon geglückt bei diesem Turnier. Ein zweites zu diesem Zeitpunkt wäre schon wichtig für die USA, die einen ihrer Besten eben verloren haben. Da geht Fabian Johnson. Hey Georg, das hat geklappt. Der Fernseher läuft schon wieder, aber Die waren schon verwundert. Das ging ziemlich schnell, ja. So, 10 Sekunden, gut. Die Entfernung waren vielleicht so 7 Meter zum Fernseher. Ja. Jetzt versuchen wir mal, was als nächstes möglich ist. Hier auf der Friedelstraße gibt es noch mehr. Aber das ist schon mal toll zu sehen, dass diese Schaltung... Sie funktioniert, genau. Die Feuertaufe ist bestanden. Sehr gut. Das ist ja hier zum Glück so eine Touristenmeile, auf der so einige Fernseher stehen. Und Public Viewing hat sich so sehr zum Volkssport entwickelt, dass eigentlich überall Fernsehen geguckt wird. Guckst du gerne Fußball? In solchen Situationen gucke ich dann mal die letzten 10 Minuten von so einem Spiel gern mit, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Fußballgucker. Ich gucke es ja eigentlich schon sehr gerne und würde das als sehr fies empfinden, wenn mir jemand kurz vorm Elfmeterschießen den Fernseher ausdreht. Also eigentlich ist es wirklich gemein, aber das ist jetzt hier so Belgien gegen USA, steht 0-0. Am Dienstagabend, also das ist jetzt nicht so wichtig. So, nächste Station, wo wir unseren Fernseher-Ausschalt-Cappy-Knopf ausprobieren wollen, ist eine Bar, ein Hamburger Heaven in der Friedelstraße, Ecke Sanderstraße. So, gutes Dutzend Leute sitzt hier, unterhält sich. Nur wenige interessieren sich richtig für Fußball. Wir machen es mal wieder genauso mit dem Handy-Telefonnummern-Austausch. Okay. Was ist deine Nummer? Ja, meine Nummer, das muss ich erstmal nachgucken. Warte mal kurz, die kann ich mir immer nicht 1, merken. 1, 2, 3. Oh, jetzt der Fernseher gerade ausgegangen. Oh. So ein Pech. Entschuldigung! Jetzt läuft's wieder. Okay. Ja. Was so fies ist, dass man nicht so laut lachen darf, wie man es eigentlich gerne würde. Das muss man kultivieren, das in sich drin, das Lachen zu behalten. Aber sehr schön, wie sich jemand beschwert hat darüber, dass der Fernseher nicht läuft. Komm, wir gucken mal weiter. Da vorne ist noch so ein Späti. Da stehen, glaube ich, Leute, die schon ein bisschen fußballbegeisterter sind. Und ich versuche es mal im Vorbeilaufen. Ich gucke einfach zu dir rüber und drücke jetzt auf den Knopf. Eindeutig sehr gut funktioniert. Und es hat tatsächlich geklappt, sogar aus 8 Metern Entfernung oder so, richtig? Und einfach nur so vorbeilaufen. Das ist ja fast wie so ein Drive-By-Shooting. Also ich würde sagen, unsere TV Begun, Fernseher Hau ab, Cappy, die wir heute gelötet haben bei 1 Stunde Netzbasteln, sie funktioniert wirklich prächtig. Gleich noch ein weiterer Versuch nach der Musik. Die Radio Wissen. 1 Stunde Netz. So, der Herr Korpusser Damm ist einer der Hauptverkehrsadern von Berlin, der trennt Kreuzberg und Neukölln. Und natürlich gibt es hier so einige Spätis, die auf Fernseher draußen stehen haben. Die interessieren uns schon gar nicht mehr. Wir wollen jetzt richtig die großen Fische fangen. Und zwar stehen wir jetzt vor der Sportarena, wo Fußball geguckt wird, wo man Fußball wetten kann. Das ist so eine Extrakneipe. Und Georg lehnt an so einer Glasscheibe mit der Cappy, die rücklings nach hinten gleich loslasern wird, wenn du auf den Knopf drückst. Ich drücke jetzt mal. Da sind wirklich einige Bildschirme aufgehängt, die so Quoten zeigen, Wettquoten. Gerade laufen im normalen Fußballfernsehen die Nachrichten. Und haha, da ist einer ausgegangen. Ist wieder einer ausgegangen? Sehr gut. Sehr gut, aber die anderen sind irgendwie noch an. Der zeigt jetzt irgendwie das LG-Logo, also das Fernseherhersteller-Logo. Ich glaube auf jeden Fall, der Beweis, der ist auf jeden Fall geführt, dass diese TV Begun Cappy sehr gut funktioniert. Funktioniert sehr gut und ich glaube, genau, wenn man mal irgendwann mal in so einem Restaurant sitzt oder so und mit Fernsehen berieselt wird, was man nicht sehen will, dann wünscht man sich, glaube ich, genau so ein Gerät. Genau, und das Tolle ist, man kann sich selber löten und man kann mit diesem Arduino auch noch viele andere Sachen löten und dank dem Open-Source-Gedanken kann man eben dann auch Sachen weiterführen, die andere Leute gemacht haben. Die Links zu all diesen Projekten, die wir heute erwähnt haben und die wir benutzt haben, die gibt es auf dieradiowissen.de und dann durchklicken zu Netzbasteln. Das war es jetzt auch schon wieder mit 1 Stunde Netzbasteln an diesem Mittwochabend. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mein Name ist Moritz Metz und ich möchte mich bedanken bei Georg Werner, der ist auch verlinkt. Vielen Dank, Georg. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal und jetzt den Fernseher ausschalten. Das hat doch Peter Lustig immer gesagt. Genau. Ihr seid ja immer noch da. Oh, jetzt aber. Die Radio Wissen. 1 Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.